Natur muss nicht großflächig sein. Es gibt viele Möglichkeiten, sie wachsen zu lassen. Schon kleine Maßnahmen zeigen Wirkung auf die Natur, aber auch auf uns selbst. Denn der Umgang mit Pflanzen und Tieren an der frischen Luft macht nachweislich glücklich, stärkt das Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es den Blutdruck senkt und Antidepressiva ersetzt. Doch mehr Bewusstsein hier und ein Pflänzchen dort genügen nicht. Vielleicht die wichtigste Maßnahme ist ein verändertes Konsum- und Ernährungsverhalten. Mehr dazu in Kapitel 5. Das gilt ganz besonders für den Verzehr von tierischen Produkten, weil weltweit auf rund 70% der Ackerfläche Pflanzen für Tiernahrung wachsen, statt für die Ernährung von Menschen. Aber heißt das nun, wir müssten alle vegetarisch oder sogar vegan leben? Nicht unbedingt. Die Antwort ist komplexer. Blütenreiche Wiesen und Weiden sind wichtige Horte reicher Biodiversität. Sie können allerdings nur existieren, wenn Kühe, Schafe oder Pferde darauf weiden, weil sich nur dann das Grünland für LandwirtInnen lohnt, weil Tiere bei extensiver Beweidung mit ihrem Fressverhalten die Pflanzenvielfalt fördern und weil sie diverse Kleinstlebensräume schaffen. Selbst der Kot ist wertvoll und ein Tummelplatz für Mist und Dunkelkäfer. Für den Erhalt dieser wertvollen Lebensräume dürfen wir aus Biodiversitätssicht daher auch Fleisch essen, aber von Weidetieren und nur in Maßen. Die Devise muss lauten: Zurück zum Sonntagsbraten. Ein- oder zweimal die Woche Fleisch, mehr nicht. Und dann von Hühnern, Schweinen, Schafen oder Rindern aus heimischer, am besten regionaler Weidehaltung. Und an einer anderen Stelle können wir ebenfalls ganz individuell einen Unterschied machen. Durch den Kauf von Bioprodukten. Denn die Biodiversität ist im ökologischen Landbau deutlich höher als auf konventionell bewirtschafteten Flächen. Wer biozertifizierte Lebensmittel kauft, am besten noch passend zur Jahreszeit und aus der Gegend, leistet bereits damit einen wertvollen Beitrag. Auch bei Produkten aus den Tropen ist Bio gut. Bei Kaffee, Kakao, Bananen oder Mangos.